kaputt. Die Haare auf minimal gestutzt. Doch dein Kardiak wird raus. Und du bist der Beste. Deswegen bin ich Kumpel. Und wir feiern Beste. Endlich Wochenende, das wird gut. Heute sehe ich dein Leben los. Hör sie mich, das ist meine Zeit. Endlich Wochenende und ich bin bereit. Arbeit vergessen, scheiß auf die Schule und auf Wiederruf. Freiheit nur für ein paar Stunden, schöner Scheiß der Illusion. Zwei Tage lang, dann bist du groß, dann geht die Scheiße wieder von vorne los.